so schnell vorbei. Früh fängt dann schon die Arbeit an und keine fragt, ob man schon kann. Doch was die liebe Mutter sagt, ist uns ja oft gar nicht recht. Doch ist sie nicht mehr, wissen wir, ihr Ratschlag war nicht so schlecht. Ja, dann ist es zu spät, wie schnell die Zeit vergeht. Ja, dann ist es zu spät, wie schnell die Zeit vergeht. Schon, man denkt so gerne zurück. Ja, an die Mutterhände erinnert, wenn sie doch noch bei uns wird. Doch man kann es nicht drehen, das Rad der Zeit ja zurück. Doch träumen kann man immer noch. Es zu spät, wie schnell die Zeit vergeht. Ja, dann ist es zu spät, wie schnell die Zeit vergeht.